Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, die Freitagnacht-Ausgabe. Und die Freitagnacht-Ausgabe, die bedeutet, dass ihr anrufen könnt zu jedem Thema. Das ist eine freie Telefon-Talkshow, eine offene Telefon-Talkshow. Also was brennt euch auf den Nägeln? Über was würdet ihr gerne mit mir mal reden, hier in der Sendung live mit mir sprechen? Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Moni hat gewählt, ist durchgekommen, ist 40 Jahre alt und jetzt an der Strippe bei mir. Hi. Ja. Hi, grüß dich. Hallo Moni, was ist dein Thema? Also, was mir schon lange auf der Seele brennt und was jetzt also Anlass war, dass ich anrufe, ist folgendes. Der Markus hat letzte Woche angerufen am Freitag bei dir, wenn du dich daran erinnerst, und er hat gesagt, er kriegt keinen hoch, weil seine Freundin einen Fettbauch hat und er muss jemanden hardcore einziehen. Und jetzt ist also folgendes, ich habe vor gut 3 Jahren, also ich bin verheiratet und habe 2 Kinder und habe vor gut 3 Jahren meinem Mann zuliebe mir Brustimplantate setzen lassen. Mhm. Und zwar, Wie groß waren die Brüste denn vorher? Also klein, also sagen wir mal so, sie waren normal bis klein und fest. Und dann habe ich halt 2 Kinder gekriegt und gestillt. Und dann bleibt halt nicht so wahnsinnig viel übrig. Mhm. Und habe halt dann, bin auch etwas schlanker geworden noch. Und bin aber von Haus aus eigentlich, habe einen sehr schmalen Körperbau. Mhm. Also es war schon stimmig irgendwo. Es war nicht so, dass das jetzt also ganz, ganz furchtbar extrem war. Mhm. Ja, und dann ging das eines Tages los, dass mein Mann, also wenn wir jetzt, weiß ich, beim Baden waren oder so, nur noch Frauen auf dem Busen gestarrt hat, die halt da eine dementsprechend große Menge vorzuweisen hatten und das auch zur Schau getragen haben. Mhm. Und was nicht gerade schmeichelhaft ist für dich, ne, wenn du das dann auch noch so mitbekommst. Ich wollte gerade sagen, also das war zum Teil so krass, dass ich echt zum Heulen angefangen habe. Ich lag neben ihm und habe geheult und ihn hat es eigentlich nicht davon abgehalten, da also so zu verfahren. Und dann eines Abends habe ich ihn dann mal zufälligerweise ertappt, wie er vom Fernseher hockt und sich so einen blöden Film reinzieht und dabei onaniert. Und da ging also, es um Frauen mit dicken Busen wahrscheinlich? Ja, in dem klar, Film. Wie sonst. Und das machte ich fertig und mürbe. Wie entwürdigend für dich? Das ist ein brutales Gefühl, wenn man so runter reduziert wird auf irgendwelche körperlichen Äußerlichkeiten. Mhm. So, jetzt hast du deshalb die Entscheidung getroffen, Implantate einpflanzen zu lassen. Ja, wie soll ich sagen, ich habe ist ein bisschen perfide Konstellation gewesen. Einerseits klammert er unheimlich an der Ehe und an der Familie. Und andererseits dann das. Ne? Mhm. Und das Reden hat nichts geholfen. Also wie kam das denn? Hast du das ihm irgendwann vorgeschlagen oder hat er das sogar quasi gefordert? Also gefordert hat das nicht, überhaupt nicht. Ich habe das, also wie gesagt, das ging so ein halbes Jahr lang, wo das bei mir im Kopf rumging. Und ich sah für mich und für unser Zusammenleben keine andere Basis mehr, als da nachhaltig was zu tun, und da geht halt nur sowas. Dann hast du die Entscheidung gefällt. Ich habe diese Entscheidung gefällt und habe dann schon mit ihm natürlich darüber gesprochen. Und wie war seine Reaktion? Hat er gesagt, toll, dass du das machst und ich freue mich darüber? Oder? Also er hat sich gefreut und er hat zwar zunächst hat er gesagt, ich muss das nicht machen und das wäre nicht nötig und was weiß ich. Ne? Aber er hat sich ganz anders verhalten halt. Wie ganz anders verhalten? Ja, eben, indem er nicht aufgehört hat, da so diese Sachen zu betreiben, dass er halt permanent irgendwo auf dicke Busen starrt und mich richtig, war dann beim Arzt, also habe das alles angeleiert und so weiter. Aber ich habe noch eine Woche vorher, ich war so fertig, ich habe Tabletten genommen, ich wollte eigentlich überhaupt nicht mehr leben. So, jetzt hast du das machen lassen. Was ist jetzt das Resultat? Wie sieht eure Beziehung jetzt aus? Er fand das toll und hat mir das sehr hoch angerechnet. Und die Beziehung läuft von seiner Seite aus sehr gut. Von meiner Seite aus muss ich sagen, mir hängt's. Also ich komme das einfach nicht drüber weg. Also es ist irgendwie... Guckt ihr dann noch anderen dicken Brüsten nach? Nein, das ist besser geworden. Das ist besser geworden. Das ist nicht so, dass es außer Acht lässt. Weswegen fühlst du dich denn jetzt so unwohl? Ich bin so unheimlich tief verletzt worden durch diese ganze Angelegenheit. Ich habe die letztes Jahr nochmal austauschen lassen müssen, weil der Arzt mir dann auch zu große reingetan hat. Ach, das auch noch. Und auch die ganze Prozedur so hat. Eben, das ist ja kein Pappenstiel, das machen zu lassen. Ich wollte gerade sagen, man hat Schmerzen, ich kann es dir nicht sagen. Operationen, Vollnarkose, Risiken. Ja, na gut, das ist vielleicht alles noch irgendwie okay, aber die Implantate werden ja unter den Brustmuskel gesetzt. Und nachdem ich jetzt ein sportlicher Typ bin, habe ich die Muskeln, die ich habe, die sind schon knackig. Und dann ist das das wie eine ganz starke Muskelzerrung. Mhm. Ich konnte mich nach der ersten Operation lang, eine Woche lang nicht alleine hinlegen oder mhm. hinsetzen, weil ich nicht hoch oder runter mhm. gekommen bin. Es ging definitiv nicht. Moni, was hat denn jetzt, was ist jetzt kaputt gegangen bei dir, in dir, seelisch? Also ich bin depressiv geworden. Mhm. Also in der Zeit vorher schon und das ist aber immer noch nicht weg. Letztendlich trägst du deinen Mann nach, dass er das Interesse an dir verloren hat, nur weil deine Musen nicht so waren, wie er sie sich wünscht. Ja, nein, ich trage ihm das nicht nach, aber das tut unheimlich weh mhm. einfach. Es tut mhm. einfach unheimlich weh, weißt du, und wenn das dann so quasi die Basis ist, auf der eine Beziehung mhm. laufen soll. Hat es der Liebe jetzt sehr geschadet, die du vorher für deinen Mann empfunden hast, davon gehe ich mal aus? Ja, schon. Ja. Schon. Doch. Das heißt, eigentlich bereust du es, ja. das gemacht zu haben. Ja, weißt du, das kann ich dir auch nicht sagen, weil wenn ich es nicht gemacht hätte, weiß ich auch nicht, was heute wäre. Dann hättest du immer gedacht, hätte ich es mal gemacht, ne? Ja, kann sein, durchaus, ja. Also das ist mir auch ein Rätsel. Und deswegen habe ich mir gedacht, als der Markus das letzte Woche erzählt hat, mhm. habe ich mir gedacht, seine Freundin sollte schauen, dass er ihn besser gestern als morgen vor mhm. die Tür sitzt. Mhm. Weil das einfach, wenn das... Hast du jetzt darüber nachgedacht, vielleicht aufgrund der Verletzung und aufgrund des Unwohlseins, was jetzt entstanden ist, auf Distanz zu deinem Mann zu gehen, dich zu trennen vielleicht? Das ist nicht möglich, mhm. weil das ist finanziell und mhm. das geht einfach nicht. Mhm. Auf jeden Fall bist du nicht zufrieden mit dem, was gelaufen ist und nicht nee. Alles andere als glücklich jetzt. Alles andere, ja. Mhm. Es ist ein Unterschied, ob das jemand für sich selbst macht oder sagt, mhm. okay, das passt mir nicht, das ändere ich jetzt. Mhm. Ach, was ganz der anders, ist dann, ja. Der ist dann vielleicht damit... Nein, man darf als Partner keinen Druck ausüben auf den anderen, gerade was solche Dinge angeht. Entweder liebt man ihn so, wie er ist, oder man lässt es bleiben. Ja, ne? denke ich mir auch, ja. Und ich meine, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre, er wusste ja, wie ich ausschaue. Ne? Also dieser Anruf war quasi so eine Rückmeldung an das Mädel, ne? Genau, das war eine Rückmeldung an das Mädel und an Zuhörerinnen oder Zuhörer, mhm. ich wusste, auf welcher Seite das jetzt mhm, läuft, irgendwie ja. sowas auf der Basis, ja. dass die lieber wirklich, wenn es irgendwie möglich ist, schauen sollen, dass sie das weite suchen, weil man geht einfach mhm. psychisch zugrunde, mhm. wenn man noch ein bisschen sensibel ist. Ich danke dir für den Anruf ja, und wünsche dir trotz der Schwierigkeiten, in denen du steckst, alles Gute von Herzen. Ja. Okay. Tschüss, Moni. Ciao. Ciao. Ihr Lieben, meine Telefonnummer, wenn ihr mich erreichen wollt, das ist 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Und wenn ihr faxt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer draufzuschreiben. Es geht weiter mit Werner und Werner ist 40 Jahre alt. Hallo, Domian. Ja, grüß dich. Ich grüße dich. Ich möchte gerade zu meiner Vorrednerin noch was sagen, weil da bleibt mir immer die Luft weg, ne? Dass sich Frauen aus Liebe zu ihrem Mann die Brust verkleinern oder den Hintern vergrößern lassen müssen. Mhm. Ich komme da einfach nicht mit. Ne? Das würdest du nicht von deiner Frau verlangen? Bitte? Das würdest du nicht von deiner Frau verlangen? Nein, aber ich denke, ich würde von so einem Mann, der sowas verlangt, wirklich mal überlegen, ob man mal ein Gehirnimplantat erfinden sollte oder sowas. Ne? Okay, dein Thema. Wir hatten gestern, oder du hattest gestern das Thema Muttersöhnchen. Genau. Am Schluss der Sendung hast du gebeten, falls es ein Muttersöhnchen gibt, was mittlerweile geläutert sein sollte. Genau. Und da habe ich mich persönlich angesprochen gefühlt. Ist es wahr? Ich habe gedacht, jetzt rufst du an, ich bin auch gleich durchgekommen. Also du würdest sagen, ich war ein Muttersöhnchen. Ich war ein Muttersöhnchen. Du bist jetzt 40 Jahre alt. Wie viele Jahre warst du ein Muttersöhnchen? Ohne mir dessen zu diesem Zeitpunkt richtig bewusst zu sein, bis zu meinem 20., 22. Lebensjahr. Aber war ich ein ganz schlimmer Fall. Ne? Wie schlimm warst du? Wie schlimm warst du drauf? Die Mama hat mich zum Friseur geschickt. Die Mama hat mir Polunder gestrickt. Die Mama hat sich drum bemüht, irgendwo mich mit den Damen in Kontakt zu bringen. Ach, das hat die Mama auch für dich arrangiert? Das hat die Mama auch für mich gemacht. Wie hat die das denn damals gemacht? Ist die mit dir in eine Diskothek gegangen oder wie? Nein, das nicht. Ich bin aber selbst nicht dahin gegangen. Ich hätte mich nie gewagt, dahin zu gehen. Ja, wie hat die das denn arrangiert, dass du an Mädels kommst? Ich weiß es nicht. Das ist, kann ich jetzt so nicht sagen. Indem man auch drüber spricht. Ich komme aus einem kleinen Dorf und kommen ja die dörflichen Schönheiten als erstes mal in Betracht. Hast du damals auch dann bis zu dem Alter bei deiner Mutter gewohnt und gelebt? Ich habe bis zu meinem 28. bei meinen Eltern gewohnt. Ah ja. Dann habe ich geheiratet ja. und habe mir dann auch mit meiner Frau, von der ich jetzt nach 10 Jahren geschieden bin, eine Wohnung gemietet, aber im gleichen Dorf. Und damit war das Abnabeln immer noch nicht so ganz geschehen. So, jetzt erzähl mir mal, wieso du jetzt heute sagst, ich war einer. Was ist passiert, dass du keiner mehr weitergeblieben bist? Ich habe ziemlich darunter gelitten, dadurch keine Freundin abbekam. Zumindest keine, die ich wollte. Sagen wir, die die eine oder andere, die immer noch hässlicher war wie ich, die hatte ich schon gehabt, ne, für diesen Zeitpunkt. Ich habe doch fast 2 Zentner gewogen. Mhm. Ich war gefrustet, in der Schule lief es nicht so, wie ich wollte. Das hat mich schon bedrückt. Und dann hat mir eine sehr, sehr liebe Freundin, bei der habe ich mich mal ausgeholt, eine platonische, und die hat mir sehr weh getan an diesem Tag, das weiß ich noch. Und die hat mir gesagt, warum ich deine Freundin bekomme. Und habe mich genau auf diese Punkte mal gestoßen. So mit 2 Zentnern auf der Rippen und mit Mamas Strickpullunder und was weiß ich nicht alles. Da warst du so Anfang 20, was diese Geschichte. Ja, ja. Warst du da nicht auch aus dem Häuschen und aggressiv, dass jemand deine Mama da beleidigt und Nein, das nicht. Also ich muss sagen, ich mochte meine Mutter auch eigentlich nie. Ah, ja. War aber in gewissen Hörigkeit schon drin. So, jetzt hat dieses Gespräch stattgefunden zwischen dir und der Freundin. Ja. Und dieses Gespräch hat die Schleusen quasi geöffnet. Ja. Wie hast du denn dann angefangen, eigenständig zu handeln und dich wirklich dann loszueisen? Ja, ich war erstmal tief beleidigt. Ich habe auch ein paar Wochen mit dieser Freundin nicht geredet und dann habe ich doch mir Gedanken gemacht. Ne? Und sie hatte recht. Ne? Dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mich in einem Fitnessstudio angemeldet und habe trainiert wie ein Verrückter. Ah, ja. Dann bin ich mal zu einem Friseur gefahren, der nicht aus dem Ort kommt, sondern zu einem modernen Friseur, habe einen vernünftigen Haarschnitt verpassen lassen. Ich habe mir da Haare färben lassen, so wie ich es wollte. Zu Hause hieß das Revolution im Hause. Ne? Und also auch Auseinandersetzung mit der Mutter dann, ne? Ja, ja. Ich hatte dann hinten noch so einen Zopf, den habe ich heute noch, das ist noch so ein Andenken an diese Zeit. Ne? Dann habe ich gemerkt, dass Verwandte, Bekannte, Freunde bequengelt wurden, mir doch Bescheid zu sagen, ich soll doch mal zum Friseur gehen und. Ne, und ja, gab es denn dann zu Hause richtig Krieg zwischen dir und deiner Mutter? Aus einer harten Auseinandersetzung, Streit? Sag mal, Krieg, der zu Gewalttätigkeiten führte, nicht. Nee, aber war wahr. Ich habe einen Topf an der Wand geschmissen, das war es aber dann auch. Ja, immerhin. Wie lange, dann hast du aber doch noch mehrere Jahre zu Hause gewohnt. Ja. Und ging das gut? Das war Bequemlichkeit von mir aus. Also, ich will jetzt nicht nur meine Eltern runtermachen. Ja. Ich habe meinen Teil dazu beigetragen. Aber dann hat dieses Loslösen ja dann doch einige Jahre gedauert. Ja, ne? Ich habe mir, als ich am Verdienen war und hatte ganz gut zu diesem Zeitpunkt verdient, hat mir eine Frau aus dem Ort hat mir eine Wohnung besorgt. Die hatte noch so ein kleines Knusperhäuschen, die hat einen Komplex gekauft. Bei Ungurt hätte ich für 400 Mark ein ganzes Haus haben können. Das habe ich mir mit 24 noch ausreden lassen von meiner Mutter. Mit 24 noch? Ja. Mit 28 bist du dann mal rausgezogen. Ja. Wie sieht das Verhältnis heute aus zu der Mutter? Ich habe das ganz abgebrochen. Ganz abgebrochen? Ich habe es ganz abgebrochen. Ich hatte ein Schlüsselerlebnis, wenn ich das noch sagen darf. Das war ein massives, ne? Und meine Ehe ging nach 10 Jahren in die Brüche und in einem katholischen Dorf mit jetzt katholischen Eltern war das schon das schwarze Schaf der Familie. Hier noch das noch, ne? Und ich habe die Nummer durchgezogen und jetzt habe ich das Faden ein bisschen verloren, das hat sich schon gefragt. Du wolltest irgendein Schlüsselerlebnis sagen, warum du keinen Kontakt mehr zu deiner Mutter hast. Ich war auch in eine kleine Schuldenfalle geraten und ich hatte meinen Vater gebeten, ich hatte mich ihm offenbart und hatte ihm gebeten, mir Geld zu leihen. Und da hat er dann, klar, es war für ihn der Zeitpunkt gekommen, mal das zu sagen, was er sowieso schon immer sagen wollte. Und das lief nicht gut aus. Und dann machte er mir ein Angebot und hat gesagt, ich gebe dir 20.000 Mark, brauchst du mir nicht wiederzugeben. Aber dafür musst du mir versprechen, dass du bei der Frau, bei der du jetzt bist, bleibst und die auch heiratest. Dann habe ich gesagt, Vater, so geht's nicht. Und das war so der größte Beitrag, dass ich heute selbstbewusst bin. Also, ich habe dieses Geld nicht genommen. Ja, sehr gut. Also Schlüsselerlebnis. Ich hänge immer noch in der Scheiße drin. Und Sachen Lösung auch für den Eltern. Also das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Mutter, sondern eben auf das Elternhaus. Ja. Ne? Und Domian, ich bin da unheimlich stolz auf mich selber. Ich bin nicht oft stolz gewesen. Ja. Aber dass ich dieses Geld ausgesucht habe, hänge immer noch in der Scheiße. Sehr gut. Aber du glaubst nicht, wie gut mir das tut. Ja, sehr schön. Ich gratuliere, dass du es geschafft hast. Ja. Und wünsche dir alles Gute, Werner. Danke für deinen Anruf. Tschüss. Hat mich gefreut. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Frank, 28 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Domian. Hallo Frank. Was ist dein Thema? Ja, also mein Thema ist, also ich habe deine Sendung ja schon öfter gesehen und haben manchmal Frauen angerufen, irgendwie, die halt meinten, dass sie von ihren Männern geschlagen wurden irgendwie. Und ich glaube, das meinten die nicht nur so. Ja, das oder sie wurden halt von ihren Männern geschlagen, kam dann irgendwie nicht von ihnen los und bei mir ist das irgendwie der umgekehrte Fall halt irgendwie. Also du hast von deiner Freundin oder Frau? Freundin, ja, von meiner Freundin geschlagen. Du hast von der Freundin geschlagen? Nein, ich werde von meiner Freundin geschlagen. Du wirst von der, ja, das habe ich so gesagt. Ja, also das ist irgendwie, wir kennen uns halt irgendwie seit 3 Jahren so ungefähr. Und wie lange seid ihr richtig zusammen? Ja, 2,5 Jahre oder sowas. Wohnt ihr zusammen auch? Ja, wir wohnen zusammen. Also wir haben so eine kleine Wohnung und nicht groß, aber wir wohnen halt zusammen, sind dann ziemlich schnell auch zusammengezogen. Und wie oft kam es schon zu solchen Übergriffen? Ja, also das Ganze hat eigentlich angefangen, also ein Jahr lang war da so gar nichts und das hat alles auch gut geklappt und dann irgendwie, ich weiß nicht, ob das der Auslöser war oder sowas. Ich habe halt mit meinen Freunden, war ich mir öfter weg, mit meinen Kumpels, mhm. irgendwie mal, also halt nur wir und keine Frauen oder sowas und dann waren wir irgendwie auch mal in einer Kneipe und dann den einen Abend irgendwie so, da haben wir halt ziemlich viel getrunken und dann war ich also ziemlich betrunken und als ich dann nach Hause gekommen bin, da habe ich da also, habe ich mich gleich ins Bett geschmissen und habe dann also auch ins Bett gebrochen oder sowas und irgendwie seitdem, ungefähr dem Punkt, so seit dem Zeitpunkt hat das irgendwie angefangen halt. Ja, Moment, was ist denn da passiert? Was hat sie denn gemacht? Ja, ich weiß, sie hat dann irgendwie gesagt, ja, meine Freunde sind irgendwie nicht gut für mich und ich sollte halt mit denen nicht mehr rumhängen und so und ich habe das halt erst so abgetan und so nicht ernst genommen und dann halt hat sie mich dann irgendwann, haben wir uns dann halt irgendwie gestritten halt darüber über das Thema und dann... Also nicht in der Nacht, als du ins Bett gebrochen hast? Nee, gar nicht. Also am nächsten Tag oder so? Ja, das war dann erst später. Habt ihr darüber gestritten und was hat sie dann gemacht? Ja, und dann schließlich zum Schluss hat sie mir dann eine Ohrfeige gegeben irgendwie, also als irgendwie die Argumente oder so ausging halt. Mhm. Wie hast du darauf reagiert? Ja, erstmal total erschrocken, weil ich das halt auch nicht gewöhnt war und irgendwie ich selbst auch so ziemlich friedliebender Mensch bin irgendwie, also ich... Könnte, also du hast da völlig erstarrt gestanden. Ja, ich habe gedacht. So, wie viele Ohrfeigen hast du schon bekommen bislang? Noch gar nichts. Wie, also, einmal ist das also passiert? Nein, also das, also von ihr halt schon mehrmals, aber bis da zu dem Zeitpunkt habe ich damit noch überhaupt keine Gefahr. Das erfahren. Ist mir klar. Meine Frage war jetzt, wie viele Ohrfeigen du jetzt von ihr schon bekommen hast? Ja, das ist immer, also, das ist also seit diesem Zeitpunkt, so vor 2 Jahren, das sind dann bestimmt, also das hat immer so Schübe oder sowas, also so... Ich schätze mal, weiß ich, das sind schon einige. Also so pro Woche manchmal sind das dann mal 3 oder dann noch mal eine Woche ist gar nichts und so. Und du stehst immer erstarrt da? Ja, es hat sich dann geändert. Also ich versuche dann irgendwelchen so Diskussionen oder sowas, da versuche ich dann gar nicht erst irgendwie, also da gehe ich gleich aus dem Weg und sowas, damit das, weil ich dann irgendwie... Du gehst den Diskussionen aus dem Weg. Du lässt dir eine scheuern und gehst... dann raus, oder wie? Nein, bevor das halt ist. Also ich versuche es halt irgendwie irgendwelchen Sachen, weil das halt manchmal Kleinigkeiten sind und da ich halt weiß, dass ich das so hochbausche, dann gehe ich den Diskussionen halt leicht aus dem Weg. Ja, ist das immer so eine kräftige Ohrfeige oder auch schon mal 2? Ja, auch schon mal. Also ich flüchte dann eher so ein bisschen. Mhm. Also entschuldige, wenn ich jetzt ein bisschen lachen muss. Ja, nee, das ist schon klar. Das ist komisch. Nee, das ist, also in dem Fall ist es nicht so komisch. Ich finde, ich kann das nicht verstehen. Warum lässt du das mit ihr machen? Ja, ich weiß nicht. Also, ich habe sie, also, wahrscheinlich bin ich in dem genau gleichen Situation halt wie diese Frauen irgendwie. Also, ich denke. Das würde eine Frau mit mir einmal machen. Ein einziges Mal. Und dann würde ich diese Frau nicht mehr kennen. Weißt du? Ja, aber ich denke halt. Das würde ein Mann mit mir einmal machen. Und dann würde ich ihn nicht mehr kennen. Ja, das habe ich ja vorher auch gedacht, als ich halt nicht in der Situation war. Also da habe ich auch mal mich gefragt. Wir hatten ja gestern das Thema Mamasöhnchen, ne? Und ich habe einige Mal einen Begriff gebraucht, den ich jetzt gerne in dem Zusammenhang auch mal gebrauchen würde. Was bist du für ein Waschlappen? Ja, ich war, also ich kann halt irgendwie so mit Gewalt irgendwie, da habe ich es halt nicht so. Du musst ja, ich missverstehe mich nicht. Ich plädiere jetzt nicht dafür, dass du ihr da zurück eine schlägst. Du sollst gehen. Du sollst einmal mit dem Mädchen reden und sagen, so und so läuft das nicht. Und wenn das sich dann noch einmal wiederholt, das hat sich offensichtlich unendlich mal wiederholt bei euch, dann bist du weg. Ja, ich denke halt irgendwie, dass halt vor dem, das Jahr davor war halt irgendwie, das war ja ganz normal und sowas, da war sowas. Ja, aber erzähl mir doch, red dir doch nichts ein, wenn das jetzt seit fast 2 Jahren so läuft und du mir, wenn das so zutrifft, dass das mehrfach in der Woche sogar vorkommt. Ja, also, was empfindest du denn für diese Frau überhaupt? Noch? Oder generell? Ich denke halt, dass ich sie noch liebe, doch, weil sie hat irgendwie, weiß nicht, also ich denke halt dann immer, wenn sowas ist, dann irgendwie an sozusagen die früheren Zeiten zurück oder so, wo es halt noch nicht so war. Hat sie sich denn ein einziges Mal bei dir entschuldigt dafür? Nee, das eigentlich nicht. Also sind es denn immer, so habe ich es gerade zumindest verstanden, immer doch eher Lappalien? Ja, das sind manchmal ganz kleine Sachen. Also... Wie gesagt, solche kleinen Sachen sind das halt. Was war denn die letzte Ohrfeige, die du bekommen hast? Und weswegen hast du die letzte Ohrfeige bekommen? Also das letzte Mal war ich halt ein Wochenende, da war ich halt mit meinem Freund nochmal weg und da bin ich halt, habe ich gesagt, ich komme um 2 wieder und dann war ich aber erst um 4 Uhr zu Hause. Und da hast du eine Ohrfeige bekommen. Und da habe ich dann ja was. Hast du sie letztendlich auch verdient, wenn du das alles mit dir machen lässt, Freund? Tut mir leid. Also kein Mitleid hier. Wenn du so ein Weichei bist, und das über so lange Zeit über dich ergehen lässt. Da kannst du mir nicht kommen mit ich liebe die Frau oder so. Raus aus der Wohnung, weg von der. Ja, okay, das werde ich versuchen auf jeden ja, Fall. Ja, ich kenne eure ganzen Zusammenhänge natürlich nicht, aber das so geht man nicht mit einem Partner um. Ob, egal ob Mann, Frau oder Frau, Mann oder Mann, Mann, Frau, Frau. Ist völlig wurscht. Das macht man nicht mit einem Menschen, den man liebt oder angeblich liebt. Die hat ja gar keinen Respekt mehr vor dir, gar keine Achtung mehr. Ja, das stimmt schon. Und deine Selbstachtung sinkt wahrscheinlich auch immer mehr, je öfter das passiert. Ja, das ist schon klar. Also ich hatte auch einmal ein blaues Auge irgendwie und dann haben natürlich meine Arbeitskollegen gefragt, wo ich das denn geholt hätte. Und da wollte ich natürlich auch nicht sagen, dass ich das halt von meiner Freundin und natürlich nicht. Habe, weil natürlich das, ja. Was machst du vom Beruf? Ich arbeite in so einem Werkzeughandel, also Elektronenwerkzeugverkauf. Frank, hau auf den Tisch. Hau nicht die Frau, aber hau auf den Tisch. Suche vielleicht einmal nochmal das Gespräch, um ihr mal klar zu machen, wo die Grenzen sind, dass sie das mit dir nicht so machen kann. Also meinst du noch eine Chance geben sozusagen, wenn das dann... Wenn du dennoch irgendwelche Gefühle für diese Frau hegst, dann würde ich schon sagen, gib der ganzen Sache nochmal eine Chance. Aber sonst raus aus der Wohnung, du hast deinen eigenen Job, du kannst dir auch eine eigene Wohnung finanzieren. Ja klar, das ist ja nicht das Problem. Also, sei ein Mann, Kerl, Frank. Okay. Alles Gute, tschüss. Ich versuchen, ja danke. Tschüss. Tschüss. Heinz, 30 Jahre alt. Schon ja. Ja. Hallo Domian. Hallo Heinz. Was ist dein Thema? Ja, und zwar geht es also um sozusagen sexuellen Kontakt und oder so sexuelle Hinziehung, Hinzug zu meiner Schwester. Mhm. Sie ist 21 und es war halt am Montag so, dass wir waren bei unseren Eltern zu Besuch und ich habe sie zufällig nachts in der Dusche gesehen und da hat sich bei mir halt einiges geregt. Wie, du hast sie zufällig in der Dusche gesehen? Hast du deine Schwester noch vorher noch nie in der Dusche gesehen? Doch schon, aber da hat sich halt nicht so viel geregt wie jetzt beim letzten Mal, weil das war so... Beschreib mir die Situation jetzt nochmal, wo genau war das? Aber das ist eigentlich also jetzt nicht unbedingt das, was ja so sehr stört, sondern da ist dann den Tag darauf, war sie oben auf ihrem Zimmer und ich saß dann halt da und ich konnte mich kaum davon abhalten, hochzugehen und sie... In eurem Elternhaus oder was? Ja. Wohnst du? Ja. Wohnt ihr beide noch im Elternhaus? Nein, wir wohnen getrennt, wir waren zu Besuch mehrere Tage. Ja, dann hast du dich nicht davon... Du bist nicht hochgegangen? Nein, ich bin nicht hochgegangen. Ich habe mich sozusagen im letzten Moment noch davon abgehalten mit ja, Moral oder. Ist das denn, ich meine, du bist ja nun, du bist keine 13, du bist 30 Jahre alt, ne? Das will ich jetzt nochmal unterstreichen. Ja. Und hast du dieses jetzt in dieser Art zum allerersten Mal so wahrgenommen an dir oder so heimlich schon seit 10, 20 Jahren? Nein, also überhaupt nicht. Deswegen hat mich das ja, sagen wir mal, oder schockiert mich das immer noch so. Denn. Also mit sowas habe ich sozusagen überhaupt noch keine Erfahrung, natürlich mit anderen Frauen, aber nicht die eigene Schwester. Was meinst du, was deine Schwester für Empfindungen hat? Die würde dir wahrscheinlich eine scheuern, um mal bei dem Thema von gerade zu bleiben, oder? Ja, bestimmt, aber es ist ja auch die Familie und die Eltern und ich meine... Bist du in einer Beziehung im Moment? Ja, ich habe eine Freundin. Du hast eine Freundin? Ja. Länger schon? Ja, schon seit 2 Jahren. Glücklich? Ja, also abgesehen von kleineren Sachen, aber... Lebst du mit ihr auch zusammen? Ja. Also Heinz, ehrlich gesagt kann ich das nicht nachvollziehen, dass dieses jetzt so für dich sogar so ein Problem wird, dass du dich damit rumschlägst. Mit was schlägst du dich eigentlich rum? Mit der Überlegung, soll ich an die Schwester rangehen oder was? Mit meinem Gewissen am ersten und zweitens mit der Angst. Also ich habe noch mit niemandem darüber geredet. Es ist, man weiß ja nicht sozusagen, wie Leute reagieren wollen. Also was auch immer da in dir in dem Moment vorgegangen ist, du, vielleicht ist deine Schwester, noch mal eine andere Frage, hast du die länger nicht gesehen vorher? Nein, also es ist vielleicht 3 Wochen, 4 Wochen. Ja, mich wundert, dass das so schlagartig plötzlich kommt. Wenn du jetzt gesagt hast, ich habe die 5 Jahre nicht gesehen und sehe, dass eine attraktive Frau geworden. Nein, also es war halt diese, ich saß da und dann kam so halt dieses Gefühl, ne? Jetzt musst du es machen. Mhm. Also, pass mal auf, ich will dir mal was sagen. Du bist, wie gesagt, kein junger Mann mehr und nicht in der Pubertät, wo man völlig durch den Wind vielleicht ist, durch den einen oder anderen Eindruck. Ich finde, du solltest auch Manns genug sein, um dich da in den Griff zu kriegen. Vielleicht hast du einen Moment irgendein erotisches Gefühl gehabt für deine Schwester, wenn du sie da in der Dusche gesehen hast. Okay, komm, schwamm drüber. Aber koch es nicht noch weiter auf. Wisch es aus deinem Bewusstsein weg. Dräng es zur Seite. Konzentrier dich auf deine Freundin. Was soll das? Man muss nicht jedem Impuls, den man in sich spürt, nachgehen. Ja, aber ich habe halt Angst, dass der Impuls halt wiederkommt. Und ja, dann geh dagegen an. Ach, du wirst das ja wohl schon schaffen. Ja. Also, ja, wenn du das willst. Ich frage dich jetzt, auch willst du das? Willst du wirklich das zur Seite schieben und zu deiner Schwester so ein Verhältnis haben, wie man das eben zwischen Bruder und Schwester hat? Ja, natürlich will ich das. Also, dann ist es aber wirklich, wirklich eine Frage. Du bist doch ein Sklave deiner selbst, Mensch. Es ist doch eine Frage der inneren Haltung, welche Stellung du auch dazu beziehst. Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass es da plötzlich über dich kommt und du da mit deiner Schwester schlafen willst. Als 30-jähriger Mann, Mensch. Auch selbst wenn, wie gesagt, da so ein leichtes, erotisches Gefühl da war, weg damit zur Seite. Kümmere dich um deine Schwester als eine platonische große Verbindung. Und dann, was für ein Verhältnis hast du denn an sich zu der Schwester? Bitte? Was für ein Verhältnis du zu der Schwester überhaupt so hast? Ja, eigentlich ein ganz normales. Also wir sind uns halt wie zwei sehr gute Freunde, stehen wir zueinander. Mhm. Und natürlich ist dann auch noch so das brüderlich, schwesterlich, also dass man einfach so vom Kindes auf alles geteilt und... Ja, seid ihr die beiden einzigen Kinder? Ja. Stell dir mal bitte vor, was du alles zerstörst, wenn du da deinem plumpen Trieb nachgehst. Eure Familie, dein Verhältnis zu deiner Freundin, das Verhältnis zu deiner Schwester. Wir wollen da gar nicht weiter drüber reden, Mensch. Weg damit, zur Seite. Und das war's dann, das Thema. Und ich will das nie wieder hören. Und ich will auch nicht, dass du dich ja weiter mit groß beschäftigst. Ja. Möchtest du mit meinem Psychologen nochmal reden? Bitte? Möchtest du mit meinem Psychologen nochmal reden? Nee, also ich glaube, das ist... Das hat gereicht. Ja. Also Heinz, in diesem Sinne, ich verabschiede mich von dir. Ja, danke. Tschüss. Es geht weiter mit Jens und Jens ist 20 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Jens, schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen Domian. Dein Thema. Ja, und zwar geht es bei uns um Eifersucht, bei mir und meiner Freundin. Wie heißt denn deine Freundin? Tamara. Tamara Jaglowska. Ja. Das war jetzt ein Insider. Das wissen wahrscheinlich ganz wenige, was ich jetzt damit meine. Nee. Du weißt es? Nee. Es gab mal in den 60er Jahren, eine ganz spektakuläre Serie in Deutschland, die hieß Raumpatrouille. Die Raumpatrouille? Ja, mit Eva Flug, Raumschiff Orion. Und Eva Flug spielte einen Sicherheitsoffizier und dieser Sicherheitsoffizier hieß Tamara Jaglowska. Ah. Das assoziiere ich gar nicht so damit. Aber das hat jetzt wahrscheinlich mit eurem Thema überhaupt gar nichts zu tun. Nee, eigentlich gar nicht. Ja. Und zwar halt, es ist eine ziemlich heftige Eifersucht. Ja. Also, wir sind jetzt 7 Monate zusammen. Mhm. Und das war halt am Anfang nicht so. Also wenn wir jetzt beide zum Beispiel einkaufen gehen, ja. Mhm. Also wir gehen in die Stadt und da sind halt Mädchen, die etwas kürzer angezogen sind. Mhm. Und ich guck, sage ich jetzt mal, nicht auf die auf das Mädchen. Sondern auf die Beine. Nicht auf die Beine. Nee, ich guck mich halt einfach um, ich guck dahin, wo sich was bewegt. Ja. Weil ich bin halt auch ziemlich lebensfroh, also ich habe auch schon ziemlich viele Erfahrungen gemacht. Mhm. Und, naja, meine Freundin, die denkt dann halt sofort, ich guck das Mädchen an. Komm, und unter uns beiden Jungs, du guckst auch das Mädchen an. Wie bitte? Du guckst auch mal das Mädchen an. Was heißt das Mädchen angucken? Ja, sondern mal. Das ist vielleicht ein kurzer Blick und ich interessiere mich aber nicht dafür, ja. Ja, okay, das ist anders, aber ja. Hingucken, wir alle interessieren uns doch für hübsche junge Mädchen. Ja, aber... Du auch. Aber das ist ja doch gar nicht schlimm, hingucken darf man ja. Das Problem ist, das ist halt schon bei uns beiden ziemlich krankhaft. Also, wenn du das zumindest tust, tickt deine Freundin aus. Tamara wird dann ganz furiös. Ja, ziemlich so. Also richtig psychisch, also total abwesend. Mhm. Also sie kreischt mich an. Ich würde mich für eine andere interessieren. Also ich kann nicht mit ihr drüber reden danach. Mhm. Also selbst in der Situation auf der Straße ist dann bei euch der Frieden dahin? Ja, das geht sogar auf der Straße so. Ja. Wie ist es umgekehrt? Wann bist du eifersüchtig, wenn sie den Jungs nachguckt oder ja, was? Ja, das ist zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Talkshow gucken, ja? Mhm. Und ich sehe einen Jungen, wo ich denke, das ist ihr Typ. Ja. Ja. Da kriege ich halt auch total den Hau weg, ja? Die können sich für die interessieren, die will mich nicht mehr und das ist echt heftig. Also, ich bin geneigt zu sagen, das ist Schnickschnack. Ja. Weißt du? Normalerweise ist es Schnickschnack. So, wenn ihr 7 Monate zusammen seid und ihr eigentlich euch gut versteht. Ja, was redet Tamara da im Hintergrund dazwischen? Ja, ich soll die Wahrheit sagen. Ja, finde ich auch. Gib sie mir mal eben. Okay. Ja. Hallo? Tamara, ehe ich dich aus dem Hintergrund höre, lieber gleich so direkt jetzt, wir beide. Grüß dich. Ja, hallo. Ist das wirklich so schlimm? Guckt er dann heftig auf der Straße? Ja, das ist so schlimm. Und wir streiten uns den ganzen Tag darüber. Und dann bitte ich ihn, dass er dann wenigstens mal, wenn er was sieht, mal in eine andere Richtung guckt, dass ich halt dann sehe, dass es ihn wirklich nicht interessiert. Aber es geht nur ums Gucken. Gerade noch dreimal hin. Aber es geht nur ums Gucken, ne? Ja, und halt vorher, haben wir halt eine ziemlich hohe Telefonrechnung gehabt. Mhm. Und dann habe ich halt drauf geguckt und da standen Tausende von 090-Nummern. Ah, das ist natürlich schon eine härtere Variante. Ja, aber sobald er ist ja genauso eifersüchtig. Ja. Und ich musste mir dann schon abgewöhnen, überall mal rumzugucken. Also, man guckt ja auch mal hinter sich, ob ein Auto kommt, wenn man da wieder die Straße läuft. Aber es geht im Prinzip doch nur um das Gucken, ne? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Mit den 100, hat sich das denn aufgelöst, geklärt mit den 190er-Nummern? Nee. Er hat da schon ab und zu mal angerufen. Er hat angerufen, ja. Und einmal hat er auch erst geguckt, ob ich schlaf, weil ich wollte halt gucken, ob er anruft oder nicht. Und habe so getan, als würde ich schlafen. Und ist dann in ein anderes Zimmer gelaufen und hat gerade nochmal angerufen. Ja. Da war dann natürlich auch was los. Jetzt, wir machen mal immer den schnellen Wechsel. Wir reden gleich nochmal weiter. Gib mir den Jens nochmal. Ich muss jetzt eine Stellungnahme dazu hören. Okay. Ja, hallo. Jens, warum 090er Nummern, wenn du so eine nette Tamara hast? Ja, da hast du recht. Also das war am Anfang so, ne? Also meine Freundin, die hat jetzt nichts über ihren Ex-Mann erzählt. Das war mir schon klar. Und zwar, meine Freundin war oder ist noch 3 Jahre verheiratet. Mhm. Also gewesen. Mhm. Und die Scheidung läuft schon. Und der Mann ist halt auch so ein richtiger Psychopath, sag ich jetzt mal, ja, er ist Amerikaner. Und er hat sie auch ziemlich lange zu Hause eingesperrt, also als ich mit ihm zusammen war, 8 Jahre lang. Alles noch kein Grund für dich, 090 zu wählen? Nee, und da ist ein Missgeschick ihr passiert. Also sie wollte ihre Tochter abholen und ihr Mann wollte sie nicht gehen lassen, wenn sie nicht mit ihm schläft. Mhm. Ja. Und das ist halt vorgekommen. Mhm. Und dann war das für dich eine Gegenreaktion irgendwie? Ja, schon. Ja. Ich wusste genau, ich hatte immer Angst, wenn sie geholt hat. Ah, ich verstehe. Ich verstehe, das kann man auch irgendwie verstehen. Aber dieses Thema ist vom Tisch. Das machst du jetzt nicht mehr. Okay. Frage ich dich jetzt, ist es so? Also du rufst nicht mehr 090 an? Nee, es ist nicht mehr so. Das nicht mehr. Also, schon lange nicht mehr so. Das heißt, im Klartext, es beschränkt sich alles auf die Kuckerei. Und dann muss ich euch beiden Zuckermäusen jetzt mal was sagen. Ja, okay. Ihr beide seid 7 Monate zusammen und ich gehe mal davon aus, dass ihr euch sehr gerne habt. Wir haben uns ziemlich gerne. Habt ihr euch super gerne? Super gerne. Ja. Kann die Tamara mithören? Hört sie, was ich sage? Sie hört genau, was du sagst. Pass auf, Tamara. Ihr lauft bei mir offene Türen ein. Auch ich bin ein unglaublich eifersüchtiger Mensch. Aber in meinem hohen Alter von 40 Jahren habe ich gelernt, dass man das auch ein bisschen im Griff haben muss. Eifersucht ist eine gute Sache und das zeigt dem anderen auch, wie wichtig er einem ist. So sieht's aus. Ja, aber man kann das auch übertreiben. Und ich finde jetzt in eurem Fall ist es wirklich übertrieben. Ja. Ich finde, dass Jens durchaus auch mal ein paar hübsche Mädels auf der Straße nachgucken darf. Tamara. Ausrufungszeichen. Ich sag gerade, nee. Doch. Und Tamara, du darfst auch schon mal einen knackigen jungen Po hinterher gucken. Das ist völlig okay und alles im grünen Bereich machen wir alle. Solange ihr beiden euch gerne habt und ihr beide eine Verbindung habt und euch aufeinander verlassen könnt, es geht ja um Vertrauen, darf man auch schon mal ein bisschen rumgucken. Das ist überhaupt gar nicht schlimm. Macht euch nicht eure Liebe, euer Leben kaputt und belastet das nicht zu sehr. Damit kann man eine Liebe auch kaputt machen, wenn man es übertreibt. Ja, Davor haben wir Angst. Also billigt euch doch ein bisschen mehr Toleranz zu. Das ist doch wirklich nicht schlimm. Es geht doch darum, und haltet das hoch und heilig, was ihr beide miteinander habt. Das ist das Wichtigste. Ja. Das geht nicht kaputt, Tamara, wenn er mal irgendeinem Rock nachguckt. Und umgekehrt geht es auch nicht kaputt, Jens, wenn Tamara einen netten Typ in der Talkshow sieht. Wirklich nicht. Das ist albern. Das ist fast schon albern. Ne? Okay, Domian. Also ihr beiden, haltet zusammen und seid ein bisschen toleranter miteinander. Machen wir. Ja? Okay. Alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Okay, mach's gut. Tschüss. 1.35 Uhr, 30 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Nur 36, 47 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute sind wir themenmäßig ganz offen für all das, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann könnt ihr anrufen, gebührenfrei 0800 567 8 111. 0800 567 8 111. Es geht weiter mit Susanne. Und Susanne ist 25 Jahre alt. Hallo Domian. Susanne, um was geht's? Ich rufe an zu dem Thema, ich bin sexsüchtig. Du bist sexsüchtig? Ja. Du bist es auch? Das bin ich auch, kann man sagen, ja. Ja. Ich lebe seit 2 Jahren zwar in einer festen Partnerschaft, nur bekomme ich in dieser Partnerschaft nicht das Sexleben, was ich gern möchte oder brauche. Und habe nebenbei so 5 bis 6 Liebhaber, mit denen ich mich regelmäßig treffe. Heimlich? Heimlich, ja. Das heißt, dein Partner weiß davon nichts? Der Partner weiß nichts davon. Die Männer, mit denen ich mich treffe, wissen allerdings, dass ich einen festen Partner habe. Die wissen aber nicht, dass sie einer von vielen sind? Nein, das wissen sie nicht. Jeder denkt, du, er ist der einzige Seitensprung, den du dir... Was fehlt dir? Welche Sexualität fehlt dir denn bei deinem Partner? Was fehlt dir da genau? Es fehlt mir sozusagen viel. Ich meine, es ist jetzt seit einem Dreivierteljahr, dass wir so gut wie keinen Sex mehr miteinander haben. Warum? Das liegt, ich glaube, es liegt daran, dass ich ziemlich viel Intimschmuck trage, und mit dem mein Partner eigentlich nicht klarkommt. Was er aber nicht zugibt. Also ich habe lange versucht, mit ihm darüber zu reden und auf den Grund zu kommen. Ja, warum trägst du denn Intimschmuck, wenn dein Partner das nicht mag? Weil er eigentlich nie was dagegen gesagt hat. Also ich habe ihn kennengelernt, da habe ich drei Intimschmücke, also Intimschmuck getragen. Ja. Und das hat er akzeptiert. Und wieso kommst du jetzt auf die Idee, dass es daran liegt, dass es nun doch zu viel geworden ist mit dem Intimschmuck? Ja, weil jedes Mal, wenn es mehr geworden ist, hat er zwar nichts dagegen gesagt, aber ich habe es halt gemerkt, dass mit dem Sex immer weniger wurde. Ja. Wie wär's denn mal mit der ganz einfachen Frage, magst du das eigentlich? Was mag ich? Intimschmuck? Nee, wie wär's, dass du ihn mal ganz einfach fragst oder gefragt hättest, magst du eigentlich meinen Intimschmuck? Ja, das habe ich getan. Also die Antwort darauf, die ich bekommen habe, war, er akzeptiert es, aber er selber möchte es nicht und er findet es nicht auch wunderschön, er akzeptiert es halt einfach. Aber es turnt ihn nicht gerade an? Nein. Turnt es ihn denn ab? Ich denke schon, aber er gibt es nicht. Ach, seid ihr kompliziert, ist das denn so schwer zu sagen? Ja, dass die Leute. Ja, wirklich. So, das heißt, ihr habt gar keine Sex mehr miteinander, das ist natürlich sehr traurig. Seit Januar nicht mehr, nein. Gar nicht mehr? Nein, gar nicht mehr. umso mehr treibst du dich mit den anderen Männern rum. Genau, ja. Wohnt ihr beiden, du mit deinem Partner zusammen? Ja, er wohnt bei mir seit einem Jahr. Und wie, das ist doch dann ganz schwierig zu arrangieren. Wie machst du das denn? Ja, ich treffe mich halt mit den Männern, die ich nebenbei so habe, außerhalb. Also entweder haben die eine eigene Wohnung oder wir nehmen alternativen Hotels oder Auto oder dergleichen. Mhm. Also, und was, nun bist du dann ja immer weg. Nicht da. Was erzählst du? Genau. Was erzählst du denn deinem Freund, wo du bist? Ja, ich erzähle ihm halt, dass ich weggehe mit Bekannten, mit Freundinnen und ja, dass wir etwas getrunken haben und dann wollte ich nicht mehr fahren und also bis jetzt hat es eigentlich recht gut geklappt. Mhm. Also diese Männer rufen bei dir auch nie an? Doch, aber das akzeptiert mein Partner. Also ich muss dazu sagen, ich habe mehr männliche Bekannte als weibliche, ach so, weil ich mich allgemein besser mit Männern verstehe. Wittert der denn irgend schon sowas? Nein. Das nicht. Der vertraut dir voll und ganz. Genau, ja. Der vertraut dir voll und ganz. Mhm. Du Schlampe. Nein. Doch, finde ich schon. Finde ich schon so sein. Ich bin der Meinung, es gehört ihm eigentlich nicht anders, weil ich meine, wenn er mir mein Sexleben nicht geben kann, dann ist er eigentlich selber schuld. Mhm. Dann müsstest du aber auch mit offenen Karten reden und sprechen und sagen, okay, wenn du mir das nicht geben kannst, dann suche ich mir das woanders. Warum sagst du es nicht? Weil er ziemlich eifersüchtig ist. Ja, und? Das würde er eigentlich nie akzeptieren. Du? Und ich, er ist ein wenig ein Choleriker. Und also ich muss dazu sagen, wenn mich irgendjemand, irgendein Mann ansieht oder wenn wir zusammen weggehen und irgendein Mann mit mir ins Gespräch kommt oder was, also er wird ziemlich rasend eifersüchtig. Mhm. Diesen Sex, den du mit diesen fünf anderen Männern hast, ja, ist das eher so der normale Sex? Oder? Nein. Nein? Sondern? Nein, es geht eigentlich von dem an, dass wir zum Beispiel einen Partner habe ich nebenbei, mit dem ich öfter in Swingers-Clubs gehe. Mhm. Mit dem anderen liebe ich eigentlich so mehr die SM-Szene aus und also sie ist eigentlich alles dabei. Ah ja. Sind wir alles offen und. Mhm. Und den Sex mit deinem Partner, das war eher der normale Sex, als es ihn noch gab. Ja, das war ein ziemlich normaler Sex, mhm, ja. Also Susanne, ich halte von diesem Lebenskonzept, das du da fährst, überhaupt gar nichts, weil ich es verlogen finde und auch feige. Du holst dir deine Lust rein durch diese anderen fünf Männer, mhm, und sitzt im gemachten, warmen Nest deiner Beziehung und in der Wohnung mit deinem Freund. Wenn du eigentlich eine couragierte Frau wärst, müsstest du alles auf den Tisch legen und sagen, pass auf, lieber Freund, so kann ich nicht leben, das geht nicht mehr. Entweder beenden wir das jetzt oder unser ganzes Leben läuft anders oder wir arrangieren uns und gehen zusammen ins Swingerclub oder weiß was ich, aber es müsste auf den Tisch. Das habe ich lange genug probiert, also ich habe über ein halbes Jahr versucht, ihm klar zu machen, dass mir der Sex zu wenig ist und der Sex zu normal ist. Mhm. Dann hat es immer geheißen, also ich glaube, ich habe von 10 Mal, wo ich Sex wollte mit ihm, 8 Mal eine Abfuhr gekriegt. Mhm. Da hat es dann geheißen, von wegen, ich habe Stress in der Arbeit oder ich bin zu müde oder was, mhm, was weiß ich alles. Ich meine, er ist nie direkt mit dem Grund herausgekommen. Ich weiß bis jetzt nicht genau, also wirklich von ihm heraus, an was es liegt. Und was hält dich denn noch an diesem Mann? Warum bist du mit ihm noch zusammen? Ja, weil er ziemlich an mir hängt und ich meine, sonst passt eigentlich alles in der Beziehung. Und Susanne, könntest du dir denn Folgendes vorstellen, dass du mit diesem Mann, dass du diese Beziehung, die ihr jetzt mehr oder weniger noch habt, mhm, die habt ihr ja auch gar nicht richtig, ja, dass diese Beziehung einfach umgewandelt wird in eine gute platonische Freundschaft? Ja, ich könnte mir das gut vorstellen, ja. Ja, dann mach ihm doch diesen Vorschlag. Ja, das wird von ihm aus weniger gut ankommen. Also du könntest dir das vorstellen und das wäre für dein Gewissen ja auch befreiender. Du könntest ihn als guten Freund haben, könntest also offen auch mit allem umgehen, wie du lebst und eigentlich wäre dann alles in Ordnung, was dein Handeln betrifft. Also ich muss sagen, ich habe die erste Zeit, wie ich angefangen habe, nebenbei noch Männer zu haben, ein schlechtes Gewissen gehabt. Wenn, mhm, ich morgens nach Hause gekommen bin und es geheißen hat, ja, wo warst du die ganze Nacht? Aber nachdem es mit unserem Sexleben nicht mehr weitergegangen ist, muss ich sagen, habe ich eigentlich auch kein schlechtes Gewissen mehr. Du bist, ihr seid seit 2 Jahren zusammen, ja, ne, hast genau, du gerade gesagt. Wann fing das denn an, dass du fremdgegangen bist? Ja, nach einem Dreivierteljahr. Schon nach einem Dreivierteljahr, mhm. Also ich kann das immer noch nicht, wenn du selbst von dir aus sagst, ich kann mir das platonisch vorstellen mit dem, ich brauche gar keine Beziehung, dann verstehe ich nicht, warum du diesen Schritt nicht machst, dass du den Schritt sagst und ihm alles erzählst aus deinem Leben. Vor was hast du Angst? eben gesagt, weil er ein Choleriker ist. Also ja. Er geht wahnsinnig schnell rasend in die Höhe und wird hysterisch und... Ja, da sage ich jetzt nochmal, na und? Hast du Angst, dass er dich schlägt oder wie? Ja. Ach so. Doch, habe ich. Ach so. Mhm. Dann wäre vielleicht die richtige und saubere Lösung, Susanne, dass du dich von ihm trennst und ihm erstmal gar nicht sagst, was da alles abgeht. Mhm. Ne? Um ihn nicht zu sehr auf die Palme zu bringen und um dich nicht da in eine Gefahr zu bringen. Ja, du liebst den doch gar nicht mehr. So wie du über den redest, liebst du den nicht. Lieben direkt nicht. Nee. Nein, es ist mehr Gewohnheit. Gewohnheit und genau. Gemeinsame Vergangenheit und man kann vielleicht ganz gut ein paar Sachen miteinander machen, aber Mensch, du musst weg von dem Mann, Susanne. Ja, aber ich habe Angst davor, also... Ja, aber du musst irgendwie in diese Richtung anfangen zu denken, weil so kannst du dein Leben nicht weiterführen. Mhm. Über kurz oder lang irgendwie kommt es raus, dann ist so die Katastrophe da. Und für dein Selbstwertgefühl ist das auch nicht in Ordnung, was du da machst. Ja, das schon. Mhm. Aber ich muss sagen, wenn ich in Beziehungen war, früher mit Männern, mit denen es auch im Bett geklappt hat, ich kann nie mit einem Mann allein glücklich sein. Also ich brauche immer... Ich bin bis jetzt immer irgendwie fremdgegangen oder sei es mal nur ein Ausrutscher oder was auch immer. Also das ist natürlich jetzt noch eine ganz andere Komponente dieses Themas. Wir haben jetzt die ganze Zeit auch über die Konstellation mit deiner Beziehung gesprochen. Vielleicht solltest du dann, wenn du den Absprung schaffst von diesem Mann, erstmal die Finger davon lassen, dich auf eine Beziehung einzulassen und erstmal ein relativ offenes Leben führen. Wenn du denn so sexuell gestrickt bist, du bist ja nur auch erst 25, bis vielleicht mal der Recke kommt, der dich voll und ganz zufriedenstellt. Oder mit dem du viele Sachen machen kannst und er findet das in Ordnung, beispielsweise mit anderen Menschen zusammen auch. Ich muss auch dazu sagen, wenn ich Männer kennenlerne, sei es jetzt, ob ich sie direkt kennenlerne oder wenn ich in der Disco bin und Männer sehe, also das Erste, wenn mir ein Mann gefällt, und was ich denke ist, wie der zum Beispiel im Bett ist oder wie er aussieht, ohne Klamotten. Also es ist eigentlich immer das Erste, wie ist der Mann sexuell. Ja, du bist sehr sexorientiert, ist mir schon klar. Mhm. Deswegen bist du erstmal gar keine Frau für eine Beziehung. Mhm. Leb dich doch, du bist ja wirklich so jung noch. Leb dich erstmal richtig nach Strich und Faden aus. Und geh aus dieser Beziehung irgendwie auf Distanz. Geh da raus aus der Beziehung. Ist mein Tipp. Das ist leicht gesagt. Ja, ich weiß, aber man muss es ja sagen, wenn man es denkt. Und du musst jetzt irgendeinen Weg finden, das vielleicht verträglich für dich zu machen. Und damit du da nicht in eine Gefahr gerätst. Das ist meine Meinung, Susanne. Okay. Alles Gute. Danke, Daniel. Tschüss. Tschüss. Nach Susanne kommt Uwe. Und Uwe ist 38 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Jürgen. Ja, Uwe. Was ist dein Thema? Mein Thema ist... ich lasse mich gerne von Frauen schlagen. Du lässt dich gerne von Frauen schlagen. Ja. Im Gegensatz zu dem Anrufer vorhin, der ab und zu mal oder öfters... Genau, deswegen habe ich angerufen. Ja, also ich gehe davon aus, dass du dass aus der Sadomaso-Ecke kommt. Dass du ein Devoter, gern Devot bist im sexuellen Bereich bei Frauen. Ich bin gerne Devot im sexuellen Bereich. Also muss ich sagen, ist mir das eigentlich egal. Also ich habe normale Beziehungen, die ganz... regulär laufen mit tollen, interessanten Sex, abwechslungsreichen alles, aber meine Fantasie ist halt eigentlich hauptsächlich, sagen wir, wenn ich mich selbst befriedige oder so, dass ich von Frauen geschlagen werde und ich habe auch einige Erlebnisse in der Richtung schon gehabt. Was stellst du denn vor? Stellst du dir vor, dass dich Frauen beim Sex schlagen? Nicht notwendigerweise beim Sex. Also sondern Fall, beim Kochen? Bei was sonst? Beim Kochen? Oder? Nein, auch rein nur, wenn es ums Schlagen geht. Aha. So, also ich mag's, wenn die Frau die dominante Rolle übernimmt und mir gefällt das halt, wenn die die Macht spürt und sie einfach auslebt und mich benutzt, wie sie halt mag. Und vielleicht sollten wir einen Kontakt knüpfen zu der Freundin des Anrufers von vorhin, dass du dich mit der Freundin mal triffst. Ja, das wird toll. Weil, gut, sagen wir mal so, also ich sag mir auf der einen Seite, ich also beim regulären Sex mit normalen Beziehungen, ist das ganz normal und abwechslungsreich und toll und so, aber, das ist meine Fantasie. Und du hast gerade so eine kleine Andeutung gemacht, die habe ich nicht richtig verstanden. Hast du denn schon Erfahrung gemacht? Ja, ich habe in der Richtung Erfahrung gemacht. Mir ging es am Anfang eigentlich darum, von diesem Kick runterzukommen, weil ich sage mir, ich bin ein total friedlicher Mensch, ich bin Pazifist. und ich verstehe es irgendwo selber nicht. Also Uwe ist toll. Und ich habe es erstmal nicht ausprobiert eigentlich, um von dem Kick runterzukommen. Ich habe es einer Bekannten von mir gesagt. Ja. Und die meinte dann, sie würde mir sagen, warum ich schon im Peak runterkomme. Aber sie ist halt nicht über meine eigene Grenze rüber hinausgegangen. Wie war denn die erste Erfahrung? Die relativ weit gesteckt ist. Ja. Und naja, ich fand es halt bis jetzt immer schön. Ja, wie war denn die erste Erfahrung? Was ist denn da genau passiert? Ich habe mir Handschellen angezogen, ich habe im Rücken die Hände und sie hat mich mit den Fäusten bearbeitet, hat mir eine dicke Lippe geschlagen, Feilschen gehauen und... So schlimm gleich? Ja, doch, ja. Ja, das ist ja völlig normal, wenn man sich in diese Szene so hinein... Ich bin nicht in der Szene. Nein, aber ich meine, da ist das ja, das ist so ein ganz devotes Verhalten, ne? Das habe ich hier schon öfters gehört in der Sendung. Ja, ein devotes Verhalten habe ich, aber ich weiß nicht, ob das regulär in der Szene so weit geht. Also ich stehe nicht auf diesem Peitschen-Schnickschnack, sondern wirklich auf dieses hart genommen werden. Also die Peitsche ist dir noch zu harmlos, du willst die Fäuste im Gesicht haben. Ja, ja. Auf Deutsch gesagt. Ja, ja. Ja, ja, also ich meine... Wenn es dir denn Spaß macht und du da Partnerinnen findest, die das mit dir machen, so was, ne? Ja gut, sagen wir mal so, die Partnerinnen sind nicht in der Menge da oder vielmehr, ja. Wie gesagt, ich wollte eigentlich von dem Peak runterkommen. Es sollte für mich einmal so fies werden, dass ich wirklich nicht einen Ort davon voll hatte. Aber es war es nie und ich lasse mir wirklich die Lippe dick klopfen und so. Und wie oft kommt das denn vor, dass du dich da hineinbegibst in solche Situationen? Ich hatte eine Freundin, die eine Lesbe war und die hat mir das, sagen wir mal, zweimal im Monat gemacht. Die Lesbe hat sie gemacht. Ja, die Lesbe hat dich geschlagen. Ja, das war für mich auch ganz praktisch, weil da konnte ich mich toll in eine devote Rolle einstellen, weil aus ihrer Sicht war das dann klar, dass ich nichts von ihr sexmäßig wollte und nichts erwarten konnte. Wie können wir uns das vorstellen? Du sitzt nackt, gefesselt auf einem Stuhl. Zum Beispiel, ja. Und die lesbische Freundin haut dir die Birne blau, oder was? Ja, genau. Und wenn ich in ihren Augen die Macht sehe, wenn sie auf einmal das Gefühl bekommt, dass sie über mich triumphiert, wenn ich kleiner werde, also viel mehr klein lauter werde. Ja. Dann ist das mein Kick, wenn ich sehe einfach, dass er hemmungslos abgeht und das ist toll. Aber hast du dann nicht denn doch das Verlangen, irgendwann die lesbische Freundin zu vernaschen? Danach? Ich meine, die fand ich so toll, die hätte ich mein Leben lang gerne vernaschen. Ach so, ja. Aber das war nicht ihr Ding. Vielleicht ist das ja genau der Punkt, der dich denn noch mehr antörnt, dass du nicht an die ran kannst. Da wusste ich ja vorher nicht, als ich das gesagt habe. Achso. Da sollte das jetzt quasi zu einer Kur werden, dass ich runterkomme. Bist du denn für eine Kur? Ist auch sehr schön, zu einer Kur. Ist es denn so, dass... Bist du in einer Beziehung im Moment? Nein, ich bin nicht. Nee. Jetzt hatte ich gerade auch gefragt, wie oft das so im halben Jahr vorkommt ungefähr. Ja, im Moment, meine ex-lesbische Freundin ist in einer festen Beziehung, die war eifersüchtig. Und seit Oktober letzten Jahres ist da eigentlich nichts mehr in der Richtung. Das ist dann ja schon eine ganz lange Zeit. Ne? Ja. Warum problematisierst du das eigentlich? Ja, weil ich mal auf der anderen Seite sage, es ist nicht ein normales, dominant, devotes Spiel, wie man dann einen normalen Sex auch einbauen kann, wie man es halt einfach auch so macht. Sondern es geht mir halt einfach so, für mich mental gesehen, zu weit. Also weil du wirklich verletzt wirst fast. Ne? Ja, natürlich. Ja. Ich würde also hemmungslos missbrauchen. Ich sage mir auf der einen Seite, Junge, das ist ja nicht normal, was der macht. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist das ein Reizen, dem ich mich einfach nicht wieder entziehen kann. Und ja. Hast du denn noch nicht die Lust verspürt, dich mal so in diese SM-Szene zu begeben und da nach Kontakten zu suchen? Nein, weil da wird meistens so mit Peitschen gehandhabt. Ja, nicht nur. Da ist alles, auch alles möglich, Uwe. Alles. Also soweit ich das so weiß, von dem, was ich hier in der Sendung gehört habe und aus dem privaten Bereich, alles ist möglich, solange die Leute es möchten. Die Frage ist natürlich in dem Moment, wo du, das, wenn dir das selbst an dir suspekt wird, und so einen kleinen Eindruck habe ich, dann ist es natürlich nicht mehr in Ordnung. Es ist nur in Ordnung, wenn du das auch genießen kannst für dich. Die Frage ist nur... Ich genieße es für mich, aber ich sage ja auf der anderen Seite, ich lass mich ja richtig verprügeln. Das ist nicht ein kleines Spiel, das irgendwo dann eingeflochten wird, sondern geht teilweise echt nur darum, mir richtig auf die Fresse zu hauen, wenn man so sagen will. Hättest du es lieber nicht, diese Gefühle, diese Ambition, diese Lust? Würdest du es gerne wieder ganz zurückschrauben? Ja, aber das geht nicht über das, was ich bisher erlebt habe. Also ich denke einfach mal, ich müsste mal eine Frau erleben, die einfach über meine Grenzen hinausgeht, wo ich es schön finde. Also sagen wir mal so, es ist bis jetzt immer so weit gegangen, ich habe zwar eine dicke Lippe gekriegt und so, aber es war immer noch so, dass es mich angetarnt hat, auch gedeilt hat, aber es ging nie weiter. Über diesen Punkt ging es nie hinaus. Was meinst du denn mit weiter? Was könntest du dir da vorstellen? Keine Ahnung. Ich würde einfach sagen, mal weiter, wie ich es freiwillig annehme. Mhm. Also, ich würde jetzt mal so sagen, du bist ja ambivalent, ne? Was diese Sache angeht. Begib dich doch mal ein bisschen so auf Kontaktsuche in dieser SM-Szene. Du bist Single und dann kannst du das ja auch gut durchaus machen. Und vielleicht triffst du ja auf Frauen oder auf eine Frau, die mit der du dieses erleben kannst, was du mir gerade so geschildert hast. Ja gut, dazu muss ich sagen, ich wohne hier in Jülich. Wenn ihr da was sagt, dann ist es auf dem Land und da ist nicht gerade allzu viel los. Ja, aber es gibt entsprechende Kontaktmagazine. Und wie weit ist die nächste Großstadt entfernt? Das ist Köln oder Aachen. Ja. Ich liege echt ab vom Schuss. Ja, aber es wimmelt hier von solchen Leuten, die sowas gerne machen. Probier dich mal ein bisschen weiter aus. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Ja, vielleicht meldet sich auch jemand am Telefon. Oh Gott, wenn das jetzt, dann ist ja bei die Hölle los, wenn sich da vielleicht die eine oder andere Frau angesprochen fühlt. Probiere dich mal ein bisschen mehr aus, damit du auch über dich mehr im Klaren sein wirst demnächst. Das finde ich den richtigen Weg. Ja. Du bist ja auch noch unsicher, ne, was das alles angeht. Ja, bin ich doch. Mhm. Knüpfe mal Kontakte und vielleicht sollten wir in ein paar Monaten nochmal miteinander reden. Okay. Das würde mich interessieren. Ja, ich würde mich wieder melden. Tschüss, Uwe. Alles klar. Tschüss, alles Gute. Tschüss. Ciao. So, zum Schluss noch Elisabeth. Elisabeth ist 24 Jahre alt. Ja, hi Damian. Hi Elisabeth. Ja, meine Beziehung ist, also mein Thema ist, ich wurde in der Beziehung betrogen. Das heißt, ich war mit jemandem 6 Monate zusammen. Und nachhinein hat sich herausgestellt, dass ich mit einem Schwul zusammen war. Mit was? Mit einem Schwulen? Ja. das hat sich im Nachhinein herausgestellt. Halt, langsam. Ja. Das hat sich im Nachhinein herausgestellt? Ja. Also, er ist ein... Das heißt, ich wäre auch nicht dahinter gekommen, wenn ich nicht mit meinem Freund, der mein bester Freund ist, denn zusammen war, also unterwegs. Und wir waren per Zufall in der Schwulenkneipe. Mhm. Und da bin ich reingegangen und habe den gesehen. Und ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich war sowas von schockiert. Während ihr noch zusammen wart, hast du ihn gesehen? Ja. Ja, ach so. Also die Tatsache an sich, dass er schwul war, ist ja noch nicht schlimm, wenn er mit dir zusammen war. Nee, schlimm ist das. Das ist kein Problem. Nur ich, sag ich mal, ich musste das von vornherein immer klargestellt kriegen. Ja, ist klar. Also, er ist dir quasi als Schwuler fremdgegangen. So, nur so kann man sagen. Genau. Und was hast du da gemacht? Ja, also ich habe zuerst mal, war sowas von geschockt. Ich habe zu meinem Freund gesagt, also hör mal, ich muss hier raus, ich muss unbedingt raus. Bin direkt nach Hause gefahren und habe dazu erstmal gewartet und er kam aber nicht zu mir und habe am nächsten Tag den angerufen und habe zu ihm gesagt, hör mal, wie war gestern dein Abend? Ja toll, ich war zu Hause, habe mich ganz früh ins Bett gelegt, weil ich morgen zur Arbeit gehen musste. Mhm. Naja, so und so und so. Und dann habe ich gesagt, hör mal, das stimmt ja nicht. Du warst ja in der Kneipe, dich habe ich auch gesehen. Mhm. Und hat das zugegeben? Da wusste er erstmal nicht, was er sagen sollte. Und dann sagte er zu mir, ja, ich bin schwul. Mhm. Ja, dann habe ich dem gesagt, also hör mal, wenn du mir von vornherein gesagt hättest, dass du einen leichten B-Kick hast oder ein Schwul wärst, wäre für mich kein Problem gewesen. Mhm. Aber nicht so belogen und, sage ich mal, nicht belogen zu sein, das war sowas schlimm für mich. Ja, warum ist das jetzt schlimmer, als wenn du ihn ertappt hättest mit einer anderen Frau? Ich weiß ja nicht. Also ich weiß ja nicht, weil ich den Mann sehr gemocht habe. Ich könnte mir jetzt mit dem eine Zukunft vorstellen. Ja gut, aber im Prinzip ist das ja völlig Jacke wie Hose, ob er nun dir fremdgegangen ist mit einem Mann oder mit einer Frau. Ja, aber sag ich mal, diese Lügerei, dass du mir das nicht gesagt hast. Ja, natürlich. Ja, klar, natürlich, ja. Er hätte dir sagen können, ich bin... Ja, klar. Ich bin ja, sag ich mal, also ich habe jetzt wirklich einen komplexen Mann kennenzulernen, weil ich immer denke, es kommt sowas. Nein, Elisabeth, lass es dir von mir gesagt sein, du brauchst keine Komplexe haben, Männer kennenzulernen. Das war jetzt mal ein böses, übles Erlebnis, aber ihr wart ja auch nicht so sehr lange zusammen. Das stimmt ja. Und ich bin ganz sicher, dass sich da auch neue Männer finden, die sehr heterosexuell veranlagt sind und die auch treu sind und die Elisabeth... Mich stören schwule Männer nicht. Nein, habe ich schon verstanden. Ich bin dabei in dieser Szene. Also das ist für mich kein Problem. Elisabeth, ich wünsche dir einen netten Mann, der dir treu bleibt, der dir weder mit einem Mann noch mit einer Frau fremd geht. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, ich dir auch. Tolle Sendung übrigens. Dankeschön. Und 2 tolle Bücher hast du gemacht. Ja, ich danke. Toll. Danke. Hast du gelesen. Prima. Jo. Tschüss, Elisabeth. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinen Leuten im Hintergrund, bei Gerald Baas, bei Wolfram Spielkowski, bei Tom Bildhauer, bei Annette Bastian, Britta Giese, Dirk Windhüsen, ohne D, Henning Kaiser und Peter Ofsianowski. Unsere Themen nächste Woche. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema schlechter Sex. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt das Thema, da hätte ich am liebsten getötet. Wir sind erst wieder da in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit dem Thema schlechter Sex. Vorher ist ja Pfingsten. Ich wünsche euch ein schönes Pfingstwochenende und sage bis dahin.